you are not ready, get ready. Wo bin ich nun schon wieder gelandet? Was ist das für ein komisches Dorf hier? Ominöse Musik im Hintergrund. Eine sehr seltsame leuchtende Kirche mit einem... Oh, einen halben Toten davor. Hervorragend. Ja, komisch hier. Ich will hier weg. Guten Tag. Gottes Willen, hast du mich erschreckt. Oh, meine Fresse. Man schleicht sich nicht so an wehrlose Menschen ran. Jesus Christ. Oh, fuck me. Was willst du, alter Mann? Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich hab keine Almosen. Auf Geschichten von einem alten Mann habe ich keinen Bock. Ich will hier weg. Naja, dann wohl ab zur Kirche. Wird schon schief gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kaboom, Junge. Wie ihr wisst, geht es hier um großartige Musik aus großartigen Videospielen und fangen wir gleich an mit einem Song aus dem neu erschienenen Age of Wonders, und zwar dem vierten Teil. Wer Age of Wonders nicht kennt, es ist ein bisschen wie Might and Magic, rundenbasierte Strategiekämpfe, ziemlich coole Strategiekämpfe, sehr guter Soundtrack und coole Visuals und ja, und aus diesem Spiel spiele ich euch jetzt den Song The Highlanders, welcher komponiert wurde von Michiel van den Bos. Ein großartiger Name. Zu einem großartigen Spiel. Viel Vergnügen. Black and White war ein weirdes Game. Du bist eine körperlose Hand, die durch die Gegend schwebt und Sachen macht wie Dorfbewohner aufheben, sie durch die Gegend schmeißen und Felsen aufnehmen, sie auf Häuser werfen. Zumindest habe ich das immer gemacht. Und natürlich seine Kreatur, mit der man durch die Gegend rennt, sie zu streicheln, wenn sie Dorfbewohner frisst. Ach ja, das war schon ein extrem stranges Game, muss ich tatsächlich sagen. wer Black and White nicht kennt, Black and White ist eine Art Goethe-Simulation tatsächlich, von dem damaligen Entwicklerstudio Lionhead, von Peter Molyneux, unserem Lieblings-Märchenonkel der Videospielgeschichte. Und der Soundtrack wurde komponiert von Russell Shaw, der unter anderem auch für den Fable-Soundtrack verantwortlich ist. Aber aus dem Black-and-White-Soundtrack spiele ich euch jetzt das meines Erachtens wirklich sehr, sehr gute Intro-Theme. Hört es euch an und vielleicht habt ihr Bock, das Spiel nochmal rauszukramen und es nicht auf heutigen PCs zum Laufen zu kriegen. Weil das Spiel ist scheiße alt, Freunde. Das wäre, glaube ich, unmöglich nochmal zum Laufen zu kriegen. Aber dennoch, den Soundtrack kann man ja immer noch hören. Viel Vergnügen. Stellt euch vor, wir haben das Jahr 1994. Ihr packt gerade am Weihnachten oder am Geburtstag ein neues Super Nintendo Game aus. Und auf dieser Verpackung steht Chrono Trigger. Chrono Trigger ist ein absolut fantastisches, großartiges, geniales Rollenspiel von Square damals noch, bevor Square Enix war. Es ist ein fantastisches Game. Es ist großartig geschrieben. Es hat eine unglaublich, es hat ein sehr cooles Kampfsystem und es hat einen fantastischen, sehr genialen Soundtrack, der komponiert wurde von Yasunori Mitsuda und Nobu Onematsu. Na, selbstverständlich. Die großartigen, großartigen Menschen, die einfach nur, die so viel, so großartige Musik geschrieben haben, zu so vielen genialen Spielen wie Final Fantasy 2, wie Chrono Trigger, eigentlich zu den ganzen Final Fantasy, zu Lost Odyssey, zu Super Smash Bros. Brawl, zu ja, zu Lord of Arcana, zu The Last Story, zu Fairy Fencer F, einfach zu allem Möglichen. Und es ist so gut. Es ist einfach nur großartig. Ich warte heute noch, dass das Spiel endlich mal für die Switch erscheint. Oder für irgendwelche anderen Dinge. Aber es gibt es ja für PC und halt auch noch für Super Nintendo, wenn man das bezahlen kann. Genauso wie für den 3DS, wenn man die Version auch bezahlt. Oder die DS-Version, wenn man die auch bezahlen könnte. Was man, glaube ich, nicht mehr kann. Gibt es auch fürs Handy, fürs Amazon Tablet. Das Spiel kann man überall spielen. Bloß nicht auf einer normalen, stationären Konsole. Sehr, sehr schade. Dennoch, ich würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht irgendwo nochmal rauskommt hätte. Ich meine, die Final Fantasy Collection hat gezeigt, dass solche Games sehr beliebt sind und auch sehr noch im Kommen sind. Deswegen würde ich sagen, Freunde, Square, bitte, gib uns Chrono Trigger. Dankeschön. Aber aus dem Soundtrack spiele ich euch jetzt erstmal Millennial Fair oder auch Guardia Millennial Fair. Eigentlich der beste Song aus dem Game. Freund und Co-Moderator Markus ist mir damals in den Ohren gelegen zu einem bestimmten Spiel, wovon er damals eine Demo gespielt hat auf einer dieser Demo-Discs für die PlayStation 2 damals, die es aber in solchen Heften gab. Er hat dieses Spiel ewig gesucht. Er hat ewig nach diesem Game gesucht und hat immer gesagt, oh, ich will endlich wissen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich muss das finden, bis wir irgendwann zufälligerweise irgendwie darauf gestoßen sind, auf dieses Game, und festgestellt haben, hey, es existiert ja doch. Man kann es sogar spielen. Und man kann es sogar mittlerweile für die PlayStation 4 kaufen und spielen für ca. 15 Euro. Und zwar rede ich von Dark Cloud. Ich selber habe es nicht gespielt. Ich höre immer nur von Markus, dass es absolut fantastisch ist. Es ist von Level 5. Level 5 sind die Leute, die unter anderem Dragon Quest 8 gemacht haben. Und der Soundtrack von dem Spiel wurde produziert von Tomohito Nishiura. Derjenige ist unter anderem verantwortlich für die Professor Layton's, für Rogue Galaxy, für Dark Chronicle, das ist glaube ich der Nachfolger von Dark Cloud, und für Yokai Watch. Dafür ist er für die ganzen Soundtracks verantwortlich. Und daraus spiele ich euch jetzt das Main Theme dieses großartigen Spiels. Wie gesagt, das könnt ihr euch wirklich gerne mal reinziehen, weil es ist eine Art Dungeon Crawler mit Aufbau, also Hack and Slash Dungeon Crawler mit gleichzeitig Aufbau vom City Building. Das ist sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, kostet auch nicht viel, kann ich nur empfehlen, und Markus würde da auch seinen absoluten Approval für geben. Jeder von uns schon mal geträumt hat, da ist es natürlich die Weltherrschaft. Ihr habt noch nicht davon gedacht, okay, dann bin ich vielleicht doch der Einzige. Egal. Wenn man aber die Welt virtuell übernehmen möchte, kann man das wunderbar in dem großartigen Spiel Evil Genius. Das ist nämlich The World Dominion Simulator. Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel aller. Man kann es tatsächlich sagen, im Vergleich so ein bisschen wie Dungeon Keeper. Man ist ein böser Bösewicht, der seinen Lair aufbaut und ihn verteidigen muss von irgendwelchen Agenten, die versuchen, einen aufzuhalten. Es parodiert sehr schön die ganzen James-Bond-Dinge und diese ganzen Spy-Thriller aus den 60ern, 70ern, und ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe den zweiten nicht gespielt. Ich habe nur gehört, er soll okay sein, soweit ich weiß. Ich habe, wie gesagt, ich habe den zweiten leider nicht gespielt. Vielleicht würde ich das mal nachholen. Auf jeden Fall. Der Komponist dieses wunderbaren Spiels ist James Hennigan, der unter anderem verantwortlich ist für Discworld, ein großartiges Terry Pratchett-Adventure, für Smash Bros. Wii U, für God's Omen, die neue BBC, die BBC-Serie, die man auf Prime schauen kann, die übrigens sehr, sehr gut ist. Für eigentlich ziemlich vieles unter anderem. Deswegen rede ich nicht lange drum rum, sondern spiele euch gleich mal das Intro-Theme vom allerersten Evil Genius. Viel Vergnügen. Weiß, dass ich Games mag, die nicht sonderlich beliebt sind. Wie zum Beispiel Dead Rising 4, finde ich persönlich gesagt eins der besten Games, die ich hier gespielt habe. Hier habe ich kaputt gelacht. Aber es gibt auch Games in einer Main-Spielereihe, die unglaublich lang ist und wo viele Leute von diesem Teil sagen, ja, der war nicht so gut, ja, der war wirklich nicht so geil, ja, im Nachhinein war der wirklich nicht so gut. Ich rede natürlich von dem großartigen, fantastischen Final Fantasy XII. Ich bin ein Riesenfan von Final Fantasy XII. Ich finde die Geschichte großartig, weil sie mich sehr stark an Star Wars erinnert. Ich finde die Charaktere super. Ich finde den Soundtrack, einer der besten Soundtracks, der je komponiert wurde. Und zwar von den großartigen Hiyotoshi Sakimoto, Hayato Matsuo und Masahiro Iwata. Und die Leute haben fantastische Games gemacht, Soundtracks gemacht, wie zum Beispiel für Final Fantasy Tactics, was du auch raushörst. Oder auch für Dragon Quest, The Adventure of Dai, was jetzt was für den Anime. Oder natürlich auch nicht zu vergessen für The Little Mermaid, den Game Boy Port für Valkyria Chronicles, für Final Fantasy Tactics A2. Absolut großartige Soundtracks. Und viele mögen den Teil nicht, vor allem wegen dem Kampfsystem. Ich liebe ihn wegen dem Kampfsystem, wegen den, wie gesagt, den Charakteren der Story. Es ist für mich einfach einer der besten Teile aller Zeiten. Und ihr wisst ja, Geschmäcker sind verschieden. Aber wenn ihr euch den mal zu Gemüte führen wollt, empfehle ich euch tatsächlich die Zodiac Age Version. Die ist eine abgedatete Version von Final Fantasy XII. Die kann man wunderbar auf Windows, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation spielen. Und macht es wie ich. Fangt dieses Spiel an und hört nicht mehr auf, bis ihr es durch habt. Es ist großartig. Und genießt dabei den großartigen Soundtrack. Zum Beispiel spiele ich euch jetzt aus Final Fantasy XII, The Zodiac Age, Streets of Rabanastre. Thank you. Was gibt es Besseres, als mit seinen zwei Ketten Schwertern durch die Gegend zu rennen und Dämonen durch die Gegend zu prügeln im alten Griechenland. Bevor der gute Kratos mit seinem Sohn durch den Norden spazierte und durch die nordische Mythologie spazierte, rannte er in God of War durch das alte Griechenland und tötete jeden einzelnen Gott und jeden einzelnen, der ihm entgegenkam. God of War war ein fantastisches, großartiges Game und ein absoluter Hit von den Santa Monica Studios damals. Und darauf gab es halt auch einen zweiten Teil, God of War 2, der auch im antiken Griechenland und der antiken Mythologie, wo der gute Kratos durch die Gegend rennt und alles Mögliche niedermetzelt, was ihm entgegenkommt. Das war ein großartiges Spiel mit einem fantastischen Soundtrack, der komponiert wurde von Gerard Marino, Ron Fish, Mike Regan und Chris Velasco. Gerard Marino war verantwortlich für die God of War-Teile, aber auch für Spider-Man The Edge of Time, eins der besten Spider-Man-Games tatsächlich. Ron Fish war unter anderem verantwortlich für Batman Arkham City und Mike Regan war unter anderem verantwortlich für den Soundtrack von Life is Strange oder auch von den God of War Games, die PSP-Teile zum Beispiel. Da gab es damals auch für die PSP gab es auch welche. Und Chris Velasco war unter anderem verantwortlich für Mass Effect 2, Borderlands, Tron Evolution und Mass Effect 3 sowie Zombie U. Großartige Leute, großartiger Soundtrack, absolut fantastisch. Warum ich gerade das Intro aus dem zweiten Teil nehme, weil mir das tatsächlich mehr in Erinnerung ist. Weil der zweite Teil startet mit einem Bang. Also tatsächlich startet einfach, du wirst mitten in die Action reingeworfen und es ist ein fantastisches Ding. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wenn ihr irgendwo mal die Collection findet für die PlayStation 3, holt sie euch. Die Dinger sind großartig. Die Spiele sollte man unbedingt nachholen. Oder auch wenn ihr noch eine PlayStation 2 zu Hause habt, könnt ihr die auch wunderbar zocken. Was mir gerade auffällt, ist, warum gab es davon noch keine Remakes? Heutzutage wird ja alles geremaked, deswegen könnte man da auch nochmal die God of War-Teile in so einer Collection oder Remastered Collection oder HD-Collection nochmal für irgendwas anderes rausbringen. Das wäre cool, hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, andere Leute auch nicht. Wie gesagt, jetzt spiele ich euch erstmal das Intro aus Teil 2 von God of War 2. Besseres, als ein Chill-Game zu spielen. Sich einfach hinzusetzen, dieses Spiel zu spielen und einfach da, ah, das ist chillig. Das ist richtig schön chillig. Ah, diese Games sind so super. Und eins davon, wovon ich rede, ist die großartige Spielereihe Harvest Moon. Harvest Moon ist, naja, man könnte sagen, mit den heutigen Ohren und Augen könnte man tatsächlich sagen, ein etwas anderes Stardew Valley. Harvest Moon ist auch wieder, du hast eine Farm, du kannst Sachen anbauen, kannst Sachen verkaufen, kannst dir einen Ehepartner anlegen, wollte ich gerade sagen, angeln und eine Familie gründen und sozusagen in dieser Welt einfach aufgehen, erblühen und leben. Und das Ganze funktionierte natürlich auch wunderbar in dem damaligen PlayStation-Spiel Harvest Moon Back to Nature. Ich habe Harvest Moon damals nur gespielt auf dem Super Nintendo und ansonsten eigentlich gar keinen der Teile mehr. Aber das Super Nintendo-Game hat natürlich mir zumindest mega viel Spaß gemacht. Der Soundtrack wurde komponiert von Miyuki Homerada, die unter anderem nur verantwortlich ist für Harvest Moon, Back to Nature. Großartiges Spiel, kann ich nur empfehlen. Wenn man Chill-Games mag, sollte man sich dieses Game auf jeden Fall holen. Soweit ich weiß, gibt es gar eine abgedatete neue Fassung für die Switch. Kaufen, einlegen und in dieser wunderbaren Welt einfach aufgehen und chillen. wisst, ich liebe Schneewelten und Schnee im Allgemeinen. Wenn es kalt ist, dann fühle ich mich wohl. Und wo ich mich besonders wohl fühle, sind unter anderem auch CRPGs, die dank Baldur's Gate 3 gerade einen riesengroßen Aufschwung erhalten, was ich sehr, sehr cool finde. Damals gab es aber ein Spiel, was mich persönlich sehr gepackt hat, weil ich es durch Zufall entdeckt habe, weil es mit meinem DVD-Laufwerk damals geliefert wurde. Und zwar Icewind Dale. Es ist, meine Liebe für Icewind Dale ist einfach nur unbegrenzt. Es ist ein großartiges CRPG. Es hat eine fantastische Geschichte, einen großartigen Character-Editor, einen unglaublichen, fantastischen Soundtrack von Jeremy Soule, der unter anderem verantwortlich ist für Baldur's Gate, Dark Alliance, für den Icewind Dale plus Icewind Dale Herz des Winters, für Guild Wars, für Guild Wars Factions, für Oblivion, für Morrowind. Und ihr werdet gleich hören, dieser Song, den ich euch gleich spielen werde, ist mein absoluter Lieblingssong aus diesem Game. Und zwar East Haven in Peace. Und oh Gott, wenn ich das schon höre, habe ich Bock, mich wieder in diese Welt zu begeben und sie nie, nie, nie wieder zu verlassen. Bevor Naughty Dog Geschichte schrieb mit einem der wohl besten Games aller Zeiten, und zwar The Last of Us, und danach mit dem kontroversen Spiel überhaupt, The Last of Us 2, bevor sie mit in Drama-Games übergingen, war alles davor von Naughty Dog Hupf- und Spring-Spiele angesagt. Und zwar mit Jack and Dexter. Jack and Dexter ist eine leider mittlerweile vergessene Spielereihe von 3D-Plattformern. Ich muss zugeben, ich habe keinen der Jack and Dexter-Teile gespielt. Ich habe immer nur gehört, dass sie wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut sind. Es gibt mehrere Teile von Jack and Dexter. Es gibt Teil 1, Teil 2, Teil 3, Jack X. Dann gibt es Dexter, das ist ein, ich glaube, der nur für die PSP entwickelt wurde, Ableger. Dann gibt es The Lost Frontier. Das ist ein Plattform von 2009. Und ja, dann gab es noch Collection. Jack and Dexter ist eine verlorene Spielereihe, aber seit 2012, seit der Collection, gibt es, glaube ich, nichts mehr. Wurde auch nichts mehr gemacht. Vielleicht entsinnt sich ja Naughty Dog und sagt so, hey, wir könnten doch eigentlich nochmal so ein Jack and Dexter-Teil machen. Ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Wenn wir Crash Bandicoot neu aufgelegt haben, können wir eigentlich Jack and Dexter nochmal auflegen. Wieso eigentlich nicht? Ich habe nur gehört, dass die Spiele saumäßig schwer sein sollen. Das habe ich gehört. Vor allem Teil 2, der soll unfair schwer sein. Aber ich meine, die heutige Demografik an Videospielen mag es ja, wenn Games unglaublich schwer sind. Also warum nicht die Jack and Dexter-Reihe nochmal neu rausbringen? Wäre eine coole Idee. Man kann die Jack and Dexter-Teile kaufen für die PlayStation 4 im PS2 Classic-Ding. Es gibt PS4-Version von dem Ding und es gibt auch einen PC-Port, aber der wurde released von Fans. Man kann es sich mal noch angucken. Ich würde es euch empfehlen, weil der Soundtrack ist auch gut. Der wurde übrigens komponiert von Josh Mansell Und Josh Mansell ist unter anderem verantwortlich für Crash Bandicoot, für die Jack and Dexter-Reihe und hat auch unter anderem ein paar Filme seine Musik geliehen. Aber dennoch hauptsächlich ist er bekannt für Crash Bandicoot und Jack and Dexter. Und daraus spiele ich euch jetzt aus dem ersten Teil Sentinel Beach. Viel Vergnügen. Eines der so seltsamsten Games der Welt, die ich jemals gespielt habe. Dieser Pitch dafür muss unglaublich interessant gewesen sein. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Raum drin, in einem Meeting und euch wird ein neues Videospiel gepitcht. So, ihr sitzt da drin und urplötzlich kommt da einer rein. Ihr sitzt da bei Namco und urplötzlich kommt da einer rein und sagt, hey, ich habe ein Spiel für euch. Ihr seid der Sohn eines Sternenherrschers, der auszusehen das Universum in die Luft gejagt hat. Und deswegen wird man auf die Erde gesandt, um mit einem kleinen klebrigen Ball durch die Gegend zu rollen und Sachen einzusammeln, damit man neue Sterne kreieren kann. Und in dem Moment würde ich vermutlich meinen Joint aus dem Mund nehmen und sagen, boah, das klingt gut. Und würde das Spiel auf jeden Fall geschnitten. Ich schätze mal, so wird das vermutlich passiert sein. Ich rede natürlich von Katamari Damacy. Katamari Damacy ist ein unglaublich weirdes Game. Ein unglaublich bescheuertes Game. Aber es ist ein fantastisches, großartiges Spiel mit einem unglaublich genialen Soundtrack, welcher komponiert wurde von Yu Miyake. Und Yu Miyake ist unter anderem verantwortlich für Tekken 3, für Tekken 4, für Tekken 5, für Ridge Racer 7, für Super Monkey Ball Banana Blitz, für Persona 4 Dancing All Night und für Persona 3 Dancing in Moonlight. Großartige, großartige Musik. Ein völlig bescheuertes Game, in dem man mit einer kleinen Kugel durch die Gegend rennt und Sachen einsammelt. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut es euch mal an. Es ist völlig wahnsinnig, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und aus Katamari Damacy spiele ich euch selbstverständlich das großartige, großartige Intro-Theme. Viel Vergnügen. Hey, do your best! Picnic even feels so good! Sutteki na afternoon! Gibt es Besseres als verwirrende Spieletitel mit verwirrender Anzahl und verwirrender Reihenfolge, wie zum Beispiel Lufia? Wer Lufia von euch nicht kennen sollte, das ist eine japanische Rollenspielreihe von Neverland, damals produziert und vom Publisher in Japan Taito und in den USA Taito American Corps produziert. Es ist ein, wie gesagt, japanisches Rollenspiel und es ist ein schweres Rollenspiel und es ist komplett völlig durcheinander, weil Teil 2 ist nämlich Teil 1, Teil 1 ist nämlich Teil 2 und da gab es noch zwei Gameboy-Teile, die auch komplett konfus sind. Wenn ihr mal mehr darüber erfahren wollt, was genau Lufia eigentlich ist, empfehle ich euch tatsächlich The Parappa. Der hat ein großartiges Video gemacht zu der Lufia-Reihe. Und es ist eine sehr, sehr komische Rollenspielreihe. Selber gespielt habe ich sie nicht. Ich habe nur gehört, sie sind schwer. Und du hast alle paar Sekunden Zufallskämpfe und zwar ohne Ende. der Soundtrack wurde produziert und komponiert von Yasunori Shiono, Aki Saitsu und Naomi Kuroda. Und daraus spiele ich euch jetzt einfach den Intro-Song und zwar Departure. Viel Spaß. Was ich immer wieder zurückkehren kann, dann ist es eindeutig Minecraft. Minecraft ist ein... Naja, es ist Minecraft. Wer kennt Minecraft nicht? Ich bitte euch. Ach, durch die Gegend rennen, Sachen aufbauen, Sachen abbauen, Sachen anbauen. Ach, es ist so gut. Und der Soundtrack, oh Gott, der Soundtrack ist einfach nur fantastisch. Ich meine, der gute C418 oder auch Daniel Rosenfeld hat einen fantastischen Job abgeliefert in diesem großartigen Soundtrack. Er ist unter anderem auch verantwortlich für das Theme von für Beyond Stranger Things oder den Steam-Release von Cookie Clicker. Außerdem ist er außerdem hat er gedjed für die Band Anamanaguchi, die unter anderem den großartigen Soundtrack beigelassen haben zu Scott Pilgrim vs. The World The Game, was ein großartiges Spiel ist, by the way. Es ist ein großartiger Soundtrack und daraus spiele ich euch jetzt einfach Volume Alpha, einer meiner Lieblingssongs aus dem fantastischen Game, sodass ich immer wieder zurückkehren kann. Ach Gott, ich sollte nochmal eine Welt aufmachen und einfach Milliarden Stunden drin versenken. Thank you. Von diesem Spiel habe ich zum allerersten Mal gehört, als ich eine Werbung darüber gesehen habe in einer Spielezeitschrift. Ich habe damals ziemlich viele Spielezeitschriften gelesen und dort war dann eine weibliche Figur mit einem Schwert in der Hand und unten drunter stand der ominöse Titel Neverwinter Nights. Ich hatte davon noch nie gehört, bis es irgendwann dann einen Artikel in der Zeitschrift gab, dass es das neue Spiel sei von BioWare, die für unter anderem verantwortlich waren für Icewind Dale, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 und ich war komplett gehypt. Gespielt habe ich es erst Ewigkeiten später, es erschien übrigens 2002 zum ersten Mal, Ewigkeiten später, als ich endlich einen Rechner hatte, wo ich es auch spielen konnte. Mittlerweile gibt es die Dinger auch für die Plattformen, für die andere Plattformen, wie zum Beispiel Linux, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Die Switch-Version empfehle ich euch nicht, weil die läuft grauenhaft. Der Internet ist ein großartiges, fantastisches Game. Da hat er auch einen großartigen Composer, nämlich wieder einmal Jeremy Soul und auch ein bisschen Ion Zur, der unter anderem auch verantwortlich war für Digimon Frontier unter anderem auch für Star Trek, Starfield, für Thron des Baal, für Icewind Dale 2, für Lineage 2 und da natürlich auch ein bisschen komponiert. Dieser Soundtrack ist fantastisch, weil er ist natürlich von Jeremy Soule. Das Spiel selber ist sehr, sehr gut, kann ich euch nur empfehlen. Ich finde es schade, dass der zweite Teil bisher noch nirgendwo weiter erschienen ist als auf PC. Ich wäre sehr dafür, wenn wir Neverwinter Nights 2 auch noch in irgendeiner anderen Form bekommen könnten. Zum Beispiel für die PlayStation oder so. Hätte ich nichts dagegen, dass es nochmal released wird, weil Neverwinter Nights 2 war echt ein verdammt gutes Spiel. Aber auch der erste Teil ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Kann ich auch jedem empfehlen, dieses Spiel nachzuholen, wenn ihr mal mehrere hundert Stunden Zeit habt. Und aus diesem wunderbaren Game spiele ich euch jetzt das Main Theme. Viel Vergnügen. Ihr wolltet schon immer mal mit Jean Reno durch die Gegend laufen und Dämonen mit einer Peitsche verprügeln und Leute abknallen? Dann ist Onimusha 3 Demon Siege das Game für euch. Ja, ihr habt richtig gehört, Jean Reno ist diesem Spiel mit dabei. Warum? Niemand weiß wieso. Er ist einfach mit drin. Es ist ein, wer die Onimusha-Reihe nicht kennt, die Onimusha-Reihe ist eine Hack-and-Slay-Action-Adventure-Reihe von Capcom. Und indem man durch die Gegend läuft und Leute nie, und böse Oni niedermetzelt und am Ende gegen wieder mal den guten alten Nobunaga kämpft. Wie immer. Wenn irgendwo böse japanische Geister rumrennen, dann ist der Olle Nobunaga nicht weit entfernt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, diese Reihe mal anzugucken, vor allem den dritten Teil, weil der dritte Teil ist super. Wie gesagt, Jean-Renaud ist dabei. Allgemein ist der eigentlich auch mein Lieblingsteil tatsächlich. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt die PlayStation 2-Fassung, es gibt auch eine Windows-Fassung, die ich nicht empfehlen kann, weil die Windows-Fassung ist grauenhaft. Die funktioniert überhaupt nicht. Spielt die PlayStation 2-Fassung. Die Dinge sind doch, haben sich aus Sonder sich günstig gehalten. Das heißt, die kriegt man ziemlich schnell. Der Soundtrack wurde unter anderem produziert und von Masamichi Amano, Akari Kaida, Hideki Okugawa und Kota Suzuki. Masamichi Amano ist unter anderem verantwortlich für unglaublich, unglaublich viele Soundtracks für Filme und für Serien, aber auch für Videospiele, unter anderem für Fantasy Star Universe, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und unter anderem auch für Quest 64. Akari Kaida ist unter anderem verantwortlich für Onimusha 3, für Okami, für Rocketman Star Force 3, für Mega Man 10, für Super Smash Bros. Wii U und für Earth Defense Force Iron Rain oder auch für Samurai Jack Battle Through Time. Der Soundtrack ist super. Aus dem Teil spiele ich euch jetzt das Guildenstein Theme und ich kann nur sagen, holt die Spiele nach. Vor allem Teil 3. Großartige Games. Kann ich nur empfehlen. Es gab damals ein Game, das war der übelst größte Hype, den man sich hat vorstellen kann. Es hatte tatsächlich in der Zeit, als es rauskam, es war nicht ganz so groß, aber man könnte es tatsächlich vergleichen so ein bisschen mit Among Us von der Popularität her. Es war so beliebt, dass man nicht gedacht hätte, dass es so beliebt ist, aber es war ein großartiges, fantastisches Game, was heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dank EA. Und zwar Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies war ein großartiges, lustiges, kleines Game, meines Erachtens. Es ist so eine Art Tower Defense gewesen, tatsächlich. Man hat Pflanzen aufgestellt, die gegen Zombies gekämpft haben. Es war sehr, sehr cool. Ich kann jedem empfehlen, diese Spiele zu spielen. Spielt bitte um Himmels Willen nicht die Phone-Version, sondern spielt bitte die Steam-Version von dem Game. Weil die Phone-Version von dem Game möchte einfach nur euer Geld haben, weil es ist fucking EA. Und EA möchte unbedingt mit diesem Geld möchte unbedingt dein Geld haben und möchte nur dein Geld haben und scheiß auf das Spiel, es möchte nur dein Geld haben. Spiel die Steam-Version von dem Ding. Die Steam-Version ist ziemlich cool. Es gibt auch Third-Person-Shooter, Garden Warfare. Die, ich weiß nicht warum, aber die gibt es tatsächlich. Es gibt so ein bescheuertes Card-Game. Spiel das originale Pants of the Zombies und spielt dieses Spiel durch. Und ihr bekommt den wohl großartigen Song Zombies on Your Lawn von Laura Shigehara, die für den Soundtrack dieses Games verantwortlich war. Ein großartiges Lied, was ich euch absolut nicht vorenthalten möchte. Vielleicht schon festgestellt habt, ist dieser Podcast wieder einmal durch das komplette Alphabet durch. Das Problem ist Q. Q ist schwierig. Es gibt fast keine guten Games mit Q. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen einfach einen Random Encounter und dem ich einfach mal hier alles reingeladen habe, was ich noch übrig habe und drücke mal eben auf Generieren. Und wir spielen euch jetzt, also ich spiele euch jetzt das Main-Theme von wohl einem der wohl beklopptesten Jumper, die man je gespielt hat. Ich persönlich habe nur Teil 1 gespielt und auch nur ein bisschen, weil ich dieses dämliche mir sowas auf den Sack ging, dass ich es einfach ausgemacht habe. Die Rede ist natürlich von Banjo-Kazooie. Ein Spiel damals, das erschienen ist für das N64. Ich selber, wie gesagt, habe nur den ersten Teil ein bisschen angespielt und nach diesem hatte ich schon keinen Bock mehr. Der Komponist dieses Spiels ist übrigens Grant Kirkhope, der unter anderem verantwortlich ist für Donkey Kong 64 Soundtrack, Viva Piñata für Desktop Dungeons, für Civilization Beyond Earth. Der hat auch in Yooka-Laylee, den späteren Dings, hat er gemacht. Unter anderem auch für Mario und Rabbids Kingdom Battle hat er auch den Soundtrack gemacht. Und ja, der Soundtrack ist gut, aber wie gesagt, das Spiel ist nicht meins, vor allem wegen diesen furchtbaren Geblubber. Dennoch, möchte ich euch das großartige Intro-Theme dieses alten Klassikers nicht vorenthalten. Aha. Damals, als ich mich entschieden habe, endlich mal von PC-Spielen wegzugehen und in Konsolenspiele überzusteigen, weil ich nämlich keinen Bock mehr hatte, ständig Spiele auf hässlicher Auflösung zu spielen und ruckelnd, habe ich mir gedacht, wisst ihr was, fuck it, ich hole mir eine Konsole und spiele damit Spiele, die ich endlich mal spielen haben möchte und auch Spiele, die es nicht auf PC gibt, weswegen ich unter anderem auch einer der Konsoleros geworden bin. Eines der Spiele, die ich mir dann gekauft habe mit dieser neuen Konsole, war Red Dead Redemption, als es damals frisch erschien. Und ich war unglaublich, unglaublich überrascht, wie unglaublich, unglaublich gut dieses Game ist. Es ist eines der wohl besten Games, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Red Dead Redemption ist einfach nur großartig. Also Rockstar Games hat so einen dermaßen großartigen Hit gelandet mit diesem Game. Wobei ich dann auch sehr überrascht war, als Teil 2 erschien, weil Teil 2 ist auch verdammt gut. Aber auch Red Dead Redemption 1, wie gesagt, ist großartig. Absolut, absolut herrlich. Ich würde mich freuen, wenn Rockstar Games, wenn sie irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren GTA 6 veröffentlicht haben und sich zu Tode verdient haben mit GTA Online 2, dann nochmal ein neues Red Dead zu machen. Ich hätte nichts dagegen, weil Red Dead Redemption, fuck yeah. Das ist ein großartiges Spiel. Aber der zweite, oh Gott, der zweite ist sogar noch besser. Der Soundtrack wurde komponiert von Buddy Jackson und Bill Elm. Buddy Jackson ist unter anderem verantwortlich, wie gesagt, für das großartige Red Dead Redemption, für Undead Nightmare, L.A. Noir, für Max Payne 3 und für Red Dead Redemption 2. Kann ich nur empfehlen, hört es euch an. Spielt dieses Game. Mittlerweile ist es ja ein bisschen besser erhältlich, unter anderem auch für die PlayStation 4 und für die Switch, wobei ich wirklich sage, wenn ihr eine Xbox habt, sei es eine One S oder eine One X, holt euch Red Dead Redemption Editor über den Store, da kostet manchmal einen Zehner, oder in die Disc-Variante, wenn ihr eine One X habt und spielt es da. Die Version ist auch noch großartig und lässt sich auch wunderbar spielen. Wie gesagt, der Song ist halt mega gut, daraus spiele ich euch jetzt Dead End LA. Und ich kann nur immer wieder sagen, spielt Red Dead Redemption. Oh Gott, ist es gut. Thank you. Jeder kennt Super Mario. Ich bitte euch, jeder kennt Mario. Es gibt niemanden, der Super Mario nicht kennt. Also wirklich. Es gibt auch jeden, der noch nie in Super Mario nicht gespielt hat. Ich glaube wirklich jeder auf diesem, so gut wie jeder hat Super Mario gespielt oder irgendein Mario-Game mal angespielt oder gesehen oder sonstiges. Es gibt auch viele Leute, die haben ihr Lieblings-Mario gespielt. Mein Lieblings-Super Mario-Game tatsächlich ist Super Mario Galaxy. Die Freiheiten in diesem Game, die Möglichkeiten, dieses Spiel zu steuern und dieser fantastische Soundtrack ist mir immer in Erinnerung geblieben und ich finde auch cool, dass wir mittlerweile die Switch-Version auch auf der normalen Switch spielen können, ohne mit der furchtbaren Rumfuchtelsteuerung der Wii, Gott sei Dank. Der Soundtrack wurde produziert von Marihito Yokota. Derjenige ist unter anderem verantwortlich für Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Pikmin Short Movies, Captain Toad und Legend of Zelda Majora's Mask. Also unter anderem für die 3D-Version für diesen großartigen Spiel verantwortlich für den Soundtrack. Und Koji Kondo. Koji Kondo ist unter anderem verantwortlich für die meisten Super Mario Games, Yoshi Island, The Legend of Zelda Spirit Tracks, Skyward Sword, Mario Maker, Odyssey und so weiter und so fort. Großartiges Game, großartiges Soundtrack und darauf spiele ich jetzt natürlich den besten Track von allen, und zwar Gusty Garden. Viel Spaß beim Einsammeln von Diamanten. Ihr wisst, ich liebe Spiele Soundtracks, ansonsten würde ich das hier nicht machen. Und ich habe auch schon vorhin von Chill Games geredet. Aber wenn es einen Soundtrack gibt, einen Song gibt, der mich dazu gebracht hat, dieses Spiel tatsächlich anzuschauen, dann ist es das Main-Theme von Chia. Chia ist eine absolute Liebeserklärung an Neu-Kaledonien. Ein fantastisches Open-World-Game. Von dem, was ich gesehen habe, sieht es sehr, sehr cool aus. Du bist eine Figur, die durch die Gegend läuft und sozusagen versuchst, deinen Vater zu retten. Du kannst in verschiedene Objekte reinschlüpfen, wie zum Beispiel in jegliches Objekt kannst du schlüpfen und sich durch diese Welt bewegen, durch diese richtig, wirklich schöne Open-World. Der Soundtrack ist super. Das Spiel allgemein soll wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut sein. Ich werde es mir tatsächlich irgendwann mal anschauen. Und also als ich das Ding, als ich diesen großartig Soundtrack gehört habe, dachte ich mir so, wow, das berührt mein verfettetes Herz und lässt mich tatsächlich Interesse an diesem, zeigt mir tatsächlich Interesse an diesem Game. Komponiert wurde dieses Spiel, wurde dieser Soundtrack von John Robert Matz. Und ich kann euch wirklich nur sagen, wenn ich euch das jetzt spiele, kann es passieren, dass ihr euch auch so wie ich direkt in dieses großartige Lied verliebt und auch in dieses großartige Spiel direkt verliebt. Weil es ist tatsächlich Open World Urlaub von dem, was ich gesehen habe. Und ich kann wirklich sagen, lasst es uns gemeinsam herausfinden und das Spiel einfach holen und es ausprobieren, weil das sieht wirklich gut aus. Und der Soundtrack allein ist es schon wert. Let's go. Die hätten wir gern wieder zurück. Die hätten wir gern nochmal. Die würden wir gern nochmal erleben. Wie zum Beispiel die Ultima-Reihe. Die Ultima-Reihe ist eine großartige Rollenspielreihe, die ich auch nur jedem empfehlen kann, der mal klassische Rollenspiele erleben möchte. Produziert wurde das Spiel damals von Blue Sky Productions und von Origin Systems, wurde es gepublished. Der Director dieses Games war Richard Garriott. Richard Garriott, der einem nichts sagt, das ist ein absolut wahnsinniger, psychopathischer Mensch, der besessen ist vom Space und unter anderem unglaublich gerne ins All fahren möchte, aber auch ein guter Produzent von Videospielen, unter anderem von den ganzen Ultima Games, wie Ultima 1, The First Edge of Darkness, Teil 2 Revenge of the Enchantress, Teil 3 Exodus, Teil 4 Curse of the Avatar, Teil 5 Warrior of Destiny, Teil 6 The False Prophet und irgendwann dann auch Ultima Underworld. Ultima Underworld war damals ein sehr, sehr geiles Ding. Es war damals ein sehr, sehr cooler Dungeon Crawler mit einem ziemlich coolen System. Von du hast deinen Charakter gesehen, konntest dir so Sachen anziehen, die du das rübergezogen hast und so weiter. Und du hattest halt diesen Spielfeld, wo du halt unten mit so Tasten bewegen konntest, wo du dich hindrehst. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr guter Soundtrack von George Sanger. George Sanger war unter anderem verantwortlich für Wings 2, The Seventh Guest, Zombies Ate My Neighbors, CNET, Shadowbane, unter anderem auch für The Incredible Hulk, das furchtbare Game. Ugh. Und für Yonder. Großartiges Spiel, großartiger Soundtrack und aus diesem sonderbaren Soundtrack spiele ich euch jetzt Ultima Underworld Descent. Viel Vergnügen! Es sei denn, vermischt Krieg mit Anime, dann wird Krieg irgendwie weird. Aber nicht in dem Sinne von Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles ist eine Art Strategie-Game, tatsächlich kann man sagen. Eine Art Taktik-Roleplay-Game, ja. Ein großartiges, fantastisches Spiel, was ich damals dem guten Markus ans Herz gelegt habe, als er eine PlayStation 3 gekauft habe. Und er hat es mit Vergnügen gespielt und ich habe es auch danach mit Vergnügen gespielt, als ich endlich eine hatte, weil dieses Game ist fantastisch. Die komplette Game-Reihe ist fantastisch. Teil 1 ist absolut großartig. Teil 2 gibt es leider nur für die PlayStation Portable. Teil 3 bei uns ist nie erschienen, gab es auch nur für die PSP. Aber dafür gab es dann irgendwann wieder Teil 4 bei uns. Ich kann euch empfehlen, spielt Teil 1, spielt Teil 4, wenn ihr nur diese Version spielen könnt. Ansonsten spielt alle Teile, vor allem den zweiten. Der zweite ist nämlich unter anderem einer meiner Lieblings-PSP-Titel, die ich hier gespielt habe. Der Soundtrack wurde auch hier produziert von Hitoshi Sakimoto und daraus spiele ich euch jetzt auf jeden Fall das großartige Main-Theme dieses großartigen Games. In diesem Sinne, Squad 7, Move Out! Oder auch, ihr geht da lang, ich gehe in meinen Panzer. We'll be right back. weirden Teil des Podcasts. Und das war, wo ich euch einen Song spiele, der mir eigentlich ziemlich gefällt, wo ich weiß, dass er vielen Leuten nicht gefallen wird. Es gibt eine kleine Spielereihe von 3 Teilen, wo der erste Teil okay, der zweite Teil wirklich gut und der dritte Teil einfach scheiße war. Und zwar rede ich von Watch Dogs. Watch Dogs ist meines Erachtens sehr, sehr, sehr, sehr gut gewesen. Also der erste Teil war wirklich gut. Der hatte unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen der Hauptcharakter Aiden Pierce, was ein bisschen Rache, Rache, deswegen hacke ich jetzt die Welt, Rache, Rache. Das war so ein bisschen bescheuert. Der zweite Teil war im Prinzip die hipste Simulation, aber es war irgendwie witzig und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und der dritte Teil war scheiße, weil du hattest keinen Hauptcharakter. Du konntest zwar jeden NPC rekrutieren, was auf der Papier sehr cool klang, aber dadurch fehlte dem Spiel die Seele, weil dadurch fehlte dem Spiel der Hauptcharakter und dadurch machte es einfach keinen sonderlich viel Spaß. Deswegen hat das DLC tatsächlich von Teil 3 am meisten Spaß gemacht, weil du Aiden Pierce mit einem der besten Charaktere aus Teil 2 verbunden hast, und zwar Wrench. Wrench ist ein Typ, der immer so eine Maske auf hat, die Emoticons anzeigt. Und das war sehr, sehr cool, dass die beiden zusammengepaart wurden für das DLC. Das war eine sehr gute Idee, das war auch richtig gutes DLC. Und falls es jemals einen vierten Teil geben sollte, hoffe ich, dass die Crew von Teil 2 mit Aiden Pierce in Teil 1 aus Teil 1 nochmal zusammenarbeitet. Das wäre ziemlich cool. Schauen wir mal, es ist ein Ubisoft-Game. Der dritte Teil war, glaube ich, nicht sonderlich erfolgreich. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Ich wäre dafür, ich hätte nichts dagegen, weil ich hatte nämlich wirklich Spaß mit den ersten beiden Teilen, mit dem dritten Teil nicht sonderlich. Der dritte Teil war auch zu einfach, weil du hast alle Sachen danach mit einem Spiderboard machen können. Spiderboard! Einfach reingeschickt, alle K.O. gesappt und die Sache hat sich erledigt. Spiderboard! Naja, es war... Nee. War nicht gut, der dritte Teil leider. Dafür war der zweite. Also ich fand den zweiten eigentlich gesagt am besten, auch wenn er sehr, sehr hipstermäßig war. Aber egal. Dennoch, ich spiele euch jetzt aus dem fantastischen, großartigen Watch Dogs 2 den Song Robot Final. Der war ein sehr, sehr, sehr, sehr elektronischer Song, aber sehr, sehr gut. Der Komponist dieses großartigen Spiels ist Hudson Mohawk. Hudson Mohawk ist unter anderem auch bekannt für seine eigenen Remixe und seine eigenen großartigen Songs. Und ich kann euch nur empfehlen, hört euch ein bisschen was von den an, wenn ihr so elektronische Musik mögt. Ich mag's, ich find's cool und deswegen spiele ich euch das jetzt und würde sagen, hoffentlich bringt Ubisoft nochmal einen Teil von Watch Dogs raus. Dagegen hätte ich nichts. We'll be right back. Für X, Y und Z haben wir jetzt wieder dasselbe Problem wie bei Q. Ich habe keine Ahnung, was ich spielen soll, was ich noch nicht gespielt habe. Deswegen habe ich wieder einmal einen Randomizer hier vor mir, wo ich einfach auf Random drücke und euch den nächsten Song einfach mal spiele. Und zwar haben wir dieses Mal Star Ocean, First Departure, Sunny Place. Ah, Star Ocean. Yeah. Kennt ihr Star Ocean? Star Ocean ist eine großartige Spielreihe, meines Erachtens eine großartige JRPG-Spielreihe, in dem man über Planeten rennt und halt Sachen kaputt haut in so komischen Echtzeitkämpfen, wenn die Leute sich gegenseitig die ganze Zeit anschreien. Star Ocean ist sehr, sehr cool, kam damals für Super Famicom, also für Super Nintendo zum allerersten Mal raus, wurde danach portiert auf die PSP, die Version habe ich gespielt und kam dann irgendwann auch auf die Switch und die PlayStation 4. Ich habe es damals gespielt, ich fand es großartig. Der Komponist der Reihe ist Mitoi Sakuraba. Ist unter anderem verantwortlich für Final Zone, Arcus Odyssey, Zen 2, für, wie gesagt, Star Ocean und Star Ocean Second Story, der zweite Teil, der jetzt gerade geremaked wird, Shining Forces 3, Tales of Destiny, Mario Golf Game Boy Edition, Mario Tennis Game Boy Edition, Tales of Eternia, Star Ocean Blues 4, Golden Sun unter anderem, ist ein großartiger Typ, macht großartige Musik und daraus spiele ich euch jetzt einfach, wie schon am Anfang erwähnt, Sunny Place. Viel Vergnügen. Nehmen wir Grandia. Nice. Grandia erinnert mich damals, wie ich den guten Markus kennengelernt habe. Und zwar, als ich bei ihm war, hat er mich vor seine PlayStation gesetzt und hat gesagt, hey, kennst du Grandia? Hier, probier's aus. Und also habe ich Grandia ausprobiert und war instant verliebt in dieses Spiel. Grandia ist ein sehr, sehr, sehr, sehr schönes Roleplaying-Spiel, Roleplaying-Game von Game Arts. Damals wurde gepublished von Ubisoft und ist ein unglaublich geniales Game, was leider auch verloren gegangen ist. Es gab Teil 1, dann gab es Teil 2, aber Teil 3 gab es zum Beispiel nie bei uns. Sehr, sehr schade. Hätte ich auch gerne mal gespielt, obwohl die Leute gesagt haben, ist nicht so gut. Dennoch kann ich euch nur empfehlen, Grandia, vor allem die Collection zu holen, die es damals gab, die es vor ein paar Jahren gab für die Nintendo Switch und zwar für Teil 1 und Teil 2. Beide sind auf Deutsch, beide kann man wunderbar spielen. Kann ich nur empfehlen. Der Soundtrack ist absolut, absolut, absolut fantastisch. Er ist von Noriyuki Iwadare und unter anderem auch verantwortlich ist für Langrisser 2 oder auch für die Langrisser Saga, um genau zu sein, für Grandia Extreme, das war das, was bei uns nie erschienen ist, Grandia 3, Amagami, Ace Attorney, Grandia Online, Phoenix Wright, Ace Attorney's Bird of Justice, Super Smash Bros. Ultimate, Nyala und auch für Kid Icarus. Und aus dem Game spiele ich euch jetzt das Main Theme, weil es ist einfach fantastisch. Hört es euch an, holt euch die Collection, spielt Grandia. Grandia ist geil. Musik Und damit wären wir auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Ja, für Z war auch wieder was schwierig zu finden, aber keine Angst, ich habe einen großartigen Ersatz gefunden, und zwar, ihr wisst natürlich, was kommt, Mirror's Edge mit dem Introduction-Theme von Magnus Birgersson, was ich schon so oft gespielt habe. Aber es ist Magnus Birgersson, es ist Mirror's Edge, was erwartet ihr von mir? Dass ich es nicht unterbringe, ich bitte euch. Es ist großartig, es ist fantastisch, ich kann es wie immer jedem nur empfehlen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich hab keine Gäste, weil keiner Zeit hat, also mache ich einen Musikpodcast. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.